Die Elfenbeinstadt. Es war einmal im großen Königreich von Palacia ein Prinz namens Prinz Marco. Prinz Marco war ein sehr gut aussehender Mann, aber er ging alle Dinge immer emotional an, anstatt sie logisch zu durchdenken. Als der Prinz 21 Jahre alt wurde, rief der König ihn zu sich. Mein Sohn, du bist jetzt 21 Jahre alt. Das heißt, es ist an der Zeit für dich, unsere Nachbarn kennenzulernen. Unsere Nachbarn? Ja, ein Königreich ist so friedlich wie seine benachbarten Königreiche. Daher habe ich beschlossen, dass du das Königreich Elfenbeinstadt besuchst, um alles über es herauszufinden. Ein Urlaub? Klasse! Es ist kein Urlaub. Du wirst als Bürger dorthin gehen und niemand sollte die geringste Ahnung haben, wer du bist. Du wirst begleitet vom Minister Dans Sohn Sam. Oh, das ist toll! Ich und mein bester Freund, alles bereit für eine super geheime Mission! Peng, peng! Und damit ging Prinz Marco, der König seufzte. Ich frage mich, welches Schicksal mein Junge haben wird. Am nächsten Tag reisten Prinz Marco und der Sohn des Ministers Sam in das Königreich Elfenbeinstadt. Sie reisten tagelang durch den Dschungel, Flüsse und Städte. Schließlich kamen sie an einen dichten Dschungel, der die Grenze des Königreichs Elfenbeinstadt markierte. Ich bin so müde. Ich möchte ein bisschen ausruhen. Oh, klar, mein Freund. Wir sind sowieso in Elfenbeinstadt. Ein kurzer Halt für Ruhe und Erfrischung schadet nicht. Warum gehst du nicht zum Bach und holst etwas Wasser? Währenddessen werde ich das Essen zubereiten. Prinz Marco nickte und ging. Als Marco den Bach erreichte, stellte er die Flasche ab und kniete sich hin, um zuerst etwas Wasser zu trinken. Aber als er das tat, sah er im Spiegel der Wasseroberfläche ein so schönes Gesicht, dass er fasziniert war. Wer bist du? Inzwischen begann Sam, der das Essen auf dem Tuch ausgelegt hatte, sich zu fragen, wo sein Freund war. Warum braucht er so lange? Marco! Marco! Sam rannte sofort zum Bach, wo er seinen Freund besinnungslos am Boden liegen fand. Marco! Mit einem Schütteln öffnete Marco die Augen und setzte sich sofort auf. Was? Was ist passiert? Wo ist denn nur die schöne Frau geblieben? Die was? Marco erzählte Sam, was geschehen war. Ich sah ihr Spiegelbild im Wasser und gerade als ich es berühren wollte, ertönte ein lautes Schreien in meinen Ohren. Es war wie von einer Hexe. Sam verstand sofort, was vor sich ging. Also ist es wahr? Was? Wovon sprichst du? Mein Freund, ich denke, du bist der Auserwählte. Der was? Weißt du, die Legende besagt, dass die Prinzessin von Elfenbeinstadt, Prinzessin Galaser, von einer Hexe entführt wurde, die dann ihren Platz im Königreich einnahm. Aber niemand kann sich hundertprozentig sicher sein, da es absolut keinen Unterschied gibt, wie die Prinzessin aussieht, spricht und handelt. Selbst die weisesten Einsiedler und Feen können sie nicht unterscheiden. Nun, dann ist es vielleicht ein dummes Gerücht. Nun, das dachten der König und die Königin auch und setzten ihr Leben fort und nach ein paar Jahren hörten die Leute auf, darüber zu reden. Und bald war alles wieder vergessen. Bis was? Bis das, was dir heute passiert ist. Sam erzählte Prinz Marco über die Legende und wie sie besagt, dass eines Tages ein Prinz als Bürger verkleidet in das Königreich Elfenbeinstadt kommen würde und dass die Prinzessin nur für seine Augen sichtbar und das Schreien der Hexe nur für seine Ohren hörbar sei. Wenn das wahr ist, dann müssen wir sofort zum König von Elfenbeinstadt und ihm alles erzählen. Ah, ah, ah, nicht ganz so hastig, mein lieber Prinz. Wir müssen logisch denken. Ich habe einen Plan. Seinem Plan folgend gingen Sam und Prinz Marco zu einem Haus in der Elfenbeinstadt, in dem eine Dame namens Old Ratchet lebte. Die alte Ratchet war eine sehr gierige Frau. Sam hatte von einem seiner Freunde, der vor ein paar Jahren Elfenbeinstadt besucht hatte, von ihr gehört. Sam klopfte an die Tür und die alte Ratchet öffnete. Ja? Mein Freund und ich kommen aus einem fernen Königreich und sind für die nächsten 2 Tage hier in Elfenbeinstadt. Wären Sie so freundlich, uns unterzubringen, wir würden Sie gut bezahlen. Oh ja, es ist eine Weile her, seit ich so viele Goldstücke gesehen habe. Kommen Sie herein. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Später, am selben Tag, als sie Prinz Marco und Sam Essen brachte, sagte sie: Also, das ist alles, was ich jetzt habe. Essen Sie nur. Und zum Abendessen werde ich etwas Leckeres vom Palast mitbringen. Vom Palast? Ja, vom Palast. Oh, wissen Sie es nicht? Sam und Prinz Marco taten unschuldig. Wissen was? Nun, ich arbeite im Palast. Ich bin Prinzessin Gulaises persönliche Zofe. Ich frisiere ihre Haare jeden Tag. Ich bin eine sehr wichtige Person, wissen Sie? Ich habe gehört, sie ist die allerschönste Frau auf der ganzen Welt. Welch ein Glück für uns, bei jemandem zu sein, der so wichtig ist. Hören Sie, Miss Ratchet, wenn Sie so freundlich wären, uns einen Gefallen zu tun? Ja, natürlich. Fragen Sie nur. Sam zog einen Diamantenanhänger aus der Tasche und gab ihn ihr. Hier, geben Sie diesen Anhänger Prinzessin Gulliser und sagen Sie ihr, dass ich, der Prinz von Palacia, Prinz Marco, formal bei Ihren Eltern um Ihre Hand anhalte. Jetzt runzelte Prinz Marco die Stirn und Old Ratchet lachte auf. Sie? Ein Prinz? Sam zog die Augenbraue hoch und nahm plötzlich Prinz Marcos Krone aus seiner Tasche. Ratchets Mund klappte auf, als sie die Krone sah. Sie verneigte sich rasch und rannte hinaus. Was hast du denn jetzt wieder vor? Wirst schon sehen. Und wohin gehst du jetzt? Ein Geschenk für die Prinzessin kaufen. Warte nicht auf mich, ich komme spät zurück. Als Old Ratchet zum Palast kam, überreichte sie Prinzessin Gulaisa den Diamantenanhänger und erzählte ihr alles. Ein böses Lächeln erschien auf deren Gesicht. Geh sofort und sag ihm, dass ich ihn morgen zum Abendessen eingeladen habe. Die alte Ratchet nickte und ging. Am nächsten Tag gingen Sam und Prinz Marco auf Einladung der Prinzessin in den Palast. Sam war als Prinz verkleidet, während Prinz Marco selbst als Bürgerlicher verkleidet war und eine Schachtel trug. Prinzessin Gulaisa gab vor, beeindruckt zu sein, Sam zu sehen. Sie begrüßten sich und die Prinzessin stellte ihn ihren Eltern vor, die sich sehr freuten, ihn zu sehen. Während des Abendessens fragte Sam beiläufig: Entschuldigen Sie meine Frage, aber es ist ein bisschen merkwürdig, dass es keine Tiere in Ihrem Königreich gibt, außer natürlich der Pferde. Nun, also, Gulaisa glaubt, dass Tiere in den Dschungel gehören, also mussten wir sie alle wegschicken. Zu meinem Glück ließ sie uns die Pferde behalten. Oh, das ist so schade, denn ich habe dies hier für die Prinzessin mitgebracht. Sam klatschte in die Hände und Prinz Marco trat mit der Schachtel vor. Er öffnete sie und ein süßes kleines Kätzchen sprang heraus. Prinzessin Gulaisa sprang schreiend auf. Sie wich Schritt für Schritt zurück, aber das Kätzchen lief ihr nach und berührte schließlich ihr Bein. Sofort kam die wahre Gestalt der Hexe zum Vorschein, während Prinzessin Gulaisas Kleid zu Boden fiel. Alle waren entsetzt. Wache! Nehmt sie sofort gefangen! Sie ist machtlos in Gegenwart von Katzen. Die Wachen ergriffen die Hexe sofort und führten sie ab. All die Jahre haben wir eine Hexe großgezogen. Wir waren so dumm. Nun seien Sie nicht so hart zu sich selbst, denn wir haben hier bei uns den wahren Prinzen von Palacia, Prinz Marco. Er ist der Auserwählte. Sam erklärte dem König und der Königin alles. Sie waren schockiert, alles zu hören. Sie sagen, dass es Hoffnung gibt? Prinz Marco und Sam nickten und bald darauf wurde eine große mit Wasser gefüllte Schüssel gebracht. Und denke daran, nur du kannst ihr Spiegelbild im Wasser sehen. Wenn du das Spiegelbild berührst, wirst du das laute Schreien der Hexe hören. Kannst du es ertragen? So wird die Prinzessin den Bann brechen und auf unsere Seite der Welt zurückkehren. Aber hätte ich das nicht schon am Bach tun können? Das hättest du. Aber dann wäre die Hexe gewarnt worden, bevor wir den König und die Königin erreicht hätten. Weißt du, Sam, du bist wirklich der cleverste Mensch, den ich kenne. Sam lächelte. Also, jetzt hole dir deine Prinzessin. Sobald Prinz Marco sich über die Schüssel beugte, sah er das Spiegelbild von Prinzessin Golaisa. Er legte seine Hand auf die Wasseroberfläche und sofort ertönte ein lautes Schreien in seinen Ohren. Ah! Prinz Marco schloss die Augen fest und hielt aus. Nach einiger Zeit verstummte das Geräusch der letzten lauten Schreie und mit funkelndem Glitzer kam Prinzessin Golaisa aus dem Wasser. Als der König und die Königin sie sahen, liefen sie zu ihr und umarmten sie. Mutter, Vater! Oh, mein Kind! Oh, Gott sei Dank, du bist gesund! Ahem! Ich meine, dank dieser Männer. Der König und die Königin erklärten Golaisa alles. Sie sah Prinz Marco an und lächelte. Du hast mich gerettet. Ich kann dir nicht genug danken. Oh, keine Ursache. Freunde? Ja. Und so wurden Prinzessin Golaisa und Prinz Marco sehr gute Freunde. Unter ihnen erweiterten die beiden Königreiche ihre Handelspläne und wurden glückliche Nachbarn. Aber haben sie geheiratet? Nun, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Sam zum königlichen Berater von König Marco ernannt wurde und unter ihnen Palacia zum besten Königreich des Kontinents wurde.